In der DEVJK wurden jüngst königliche Grabstätten aus der Goryeo-Zeit entdeckt. Während der Untersuchung und Ausgrabung historischer Stätten in der Gegend Gaesong, einst Hauptstadt Goryeos, wurden zwei königliche Grabstätten ausgegraben. Sie liegen im Abstand von 250 Meter in Ost-West-Richtung nebeneinander am südlichen Abhang von Maebong, 4 Kilometer nordöstlich von der Gemeindestadt Haesun, Stadt Gaesong, dem Standort der Grabstätte vom Gründer Goryeos Wanggeon entfernt. Wegen des widrigen Ausplünderung durch japanische Imperialisten vor langer Zeit sind sie viel beschädigt. In den Grabkammern wurden goldene und bronzene Peilspitzen und Schmuckplatten, silberne Schmucksachen, Bruchstücke von hellblauen Porzellanen verschiedener Sorten und weitere Altertümer entdeckt. Basierend auf den Materialien über archäologische Funde und den alten Dokumenten von der Geschichte Goryeos legte man die erste und die zweite Grabstätten, die in der Gemeinde Haesun neu entdeckt wurden, als Sungdong und Jurung, die Grabstätten für den 9. König Dokjong und die für den 10. König Jongjong fest.